Welt schon Feuer. Oh, Welt schon Feuer. Und Abenteuer ungezählt. Auch du steig ein. Das alles ist dein. Oh, wie viel Liebe. Dass sie uns triebe, trunken schwer. Ach du, steig ein. Das alles ist dein. Das